Kundgabe 4516. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.12.1948. Verlangen nach Gottes Wort. Dringende Mahnung. Lasset euch belehren und nehmet mein Wort entgegen, wo immer es euch geboten wird. Denn ich spreche zu euch, so wie ihr das Verlangen habt, mich zu hören. Wie euch nun mein Wort übermittelt wird, das überlasset mir. Denn ein jeder von euch ist anders aufnahmefähig, und jedem Einzelnen entsprechend trete ich nahe im Wort. Immer aber bin ich selbst gegenwärtig, so ihr mein Wort zu hören begehret, weil ich selbst das Wort bin von Ewigkeit. Doch immer sollt ihr dessen eingedenk sein, dass ihr das volle Verständnis für mein Wort erst dann findet, so ihr mich im Geist und in der Wahrheit bittet, um volles Verständnis dessen, was als mein Wort euch geboten wird. Dann wird das Anhören meines Wortes auch von Segen sein für euch. Dann höret nicht nur das Ohr, sondern auch das Herz, und es erkennet meinen Willen. Dann werdet ihr auch bestrebt sein, ihm gemäß zu leben. Und dann werdet ihr auch des Öfteren Zwiesprache halten mit mir und gedankliche Belehrungen entgegennehmen, die euer Wissen erweitern und kostbares Geistesgut sind. Also werdet ihr euch geistige Reichtümer sammeln für die Ewigkeit. Immer wieder muss ich euch anspornen, mein Wort zu hören, ansonsten ihr ohne Kraft bleibt für eure Aufwärtsentwicklung und euch auch wahrheitsgemäßes Wissen fehlt. Ich will mit euch reden jederzeit. Machet euch also dies zunutze und höret mich an, und ihr werdet es wahrlich nicht bereuen. Ihr werdet eure Kenntnisse erweitern und immer wieder euch belehren lassen, so ihr einmal mein Wort direkt empfangen habt von mir durch das innere Wort oder durch meine Boten, die euch das innere Wort vermitteln. Denn dieses Wort beweiset euch meine Gegenwart. Es beweiset euch meine Liebe und Sorge um euch, die ich zurückgewinnen will für die Ewigkeit. Um eurer selbst willen höret mich an, denn ohne mein Wort könnet ihr nicht selig werden. Amen.